jemanden bei 100 oder 1000. Da kriegen sie langsam Ohrensausen. Sie werden zwar sagen, es ist nicht viel, aber 1000 sind auch kein Pappstiel. Und was ich ist, das kann auch werden. Wir werden uns ganz schnell vermehren. In dem Land, in dem wir wohnen, immer mal ein paar Millionen. Wenn die sich erstmal einig sind, dann glaube ich, wird hier mal ein ganz anderen. Dann werden sie nicht mehr lachen, sondern sich auf die Socken machen. Auf die Bahamas oder in Tessin, der Bubis weiß am besten wohin. Und du weißt, es wird passieren, wenn wir uns organisieren. Und du weißt, es wird passieren, wenn wir uns organisieren. Ihr alle wisst, es wird passieren, wenn genug Leute rebellieren. Und du weißt, es wird passieren, und auch der Letzte wird's kapieren. Ganz Deutschland weiß, es wird passieren, weil wir nie kapitulieren. Folterbank sang mir nicht der Mut. war ein Rebell, für die Freiheit floss mein Blut. Ich war ein Sergeant unter General Lee. In des Südens fällt grauer Kavallerie. In den Sümpfen Louisianas in der Fieberglut. Ich war ein Rebell, für die Freiheit floss mein Blut. Ich war ein Werwolf, dem Schatten gleich. In den letzten Tagen vom Großdeutschen Reich. Ihr mit den weißen Fahnen seid auf der Hut. Hier kommt ein Rebell und gleich fließt euer Blut. Ich war ein Aufständischer in der Ukraine. Der Roten Armee, der machten wir Beine. Rasend vor Hass und ohnmächtiger Wut. Ich war ein Rebell. Der Molotow-Cocktail, der brannte so gut. Ich war ein Rebell, für die Freiheit floss mein Blut. Ich bin ein Rebell und ich werde es bleiben. Ich lass mich aus meinem Land nicht vertreiben. Zur Hölle mit der Verräterwut. Ich bin ein Rebell, für die Freiheit kocht mein Blut. Ein Rebell, für die Freiheit kocht mein Blut. Ich bin ein Rebell, für die Freiheit fließt einst mein Blut. Hey Griff, this one's for you, brother. 88. Knüppel aus dem Sack. Das sind die Haderlumpen, die das Vaterland verkaufen. Föderikus gibt die Order, die Kerl soll Spießruten laufen. Große Friede, ich steige nieder und regiere Preußen wieder. Hilf mit deiner starken Hand unserem armen Vaterland. Großer Friede, ich steige nieder und regiere Preußen wieder. Alle Deutschen stehen bereit für Preußens alte Herrlichkeit. Großer Friede, ich steige nieder und regiere Preußen wieder. Hilf mit deiner starken Hand unserem armen Vaterland. Großer Friede, ich steige nieder und regiere Preußen wieder. Lass in diesen miesen Zeiten das ganze Pack zum Teufel reiten. Deutschland ist in einer furchtbaren Krise. Wir leben in einer Epoche, die alles entscheiden und das Gesicht von Europa verändern wird. Vor ihrer Entscheidung muss man furchtbare Zufälle bestehen. Aber nach ihrer Entwicklung klärt sich der Himmel auf und wird heiter. Und wie groß auch die Zahl meiner Feinde ist, ich vertraue auf meine gute Sache. Und die bewundernswerte Tapferkeit der Truppen, vom Marschall bis zum jüngsten Soldaten. Die Armee greift an! Immer Wodka, immer Whisky, immer einmal Weise Bier. Mein Freund Müller, mein Freund Meier und auch ich. In den übelsten Kaschemänder versumpften wir. Mein Freund Müller, mein Freund Meier und auch ich. Und am Tisch gegenüber saß ne Sau im Mini-Klein. Dieser Müller, dieser Meier, dieser mich. Und nach 50 Tequila hatten wir sie dann so weit. Mein Freund Müller, mein Freund Meier und auch ich. Als 3 Tage waren vergangen, da bekamen wir wie weh. Mein Freund Müller, mein Freund Meier und auch ich. Und der Pelemann, der brannte beim Gang noch das WC. Auch bei Müller und bei Meier und was weiß ich noch, wie man ist. Und dann rannten wir zum Doktor und die Krankenschwester schrie laut nach mir. Und die Penicillin-Spritze, die vergesse ich nie. Und auch nicht die Schwester, das Untier. Und in unserer Stadt bleiben alle Trinker wissen schon und lachen laut über Steppen. Darum lass dieses Lied dir eine Warnung sein, mein Sohn. Schönen Gruß an Sakara aus Möppen. Ja, schönen Gruß an Sakara aus Möppen. Es gibt einen Staat,

Wasser hilft einem Deutschen, dem Volk ohne Raum, dass sie endlich erwachen aus diesem Albtraum. Das sollten wir verlieren, war der Kampf auch noch so lang, dann soll der Erdball zittern bei unserem Untergang. Herr der Magie und der Rune, für den Willen, ja. Wutan, Lenker der Schlachten, heil dir! Herr der Magie und der Runen, für den Willen, ja. Wutan, Lenker der Schlachten, heil dir! Herr der Magie und der Runen, für den Willen, ja. Wutan, Lenker der Schlachten, heil dir! Herr der Magie und der Runen, für den Willen, ja. Wutan, Lenker der Schlachten, heil dir! Text vergessen. Die Band singt nur noch Käse. Draußen stehen die Bullen, drinnen tobt die Polonaise. Also hoch das Glas, ihr Tiere, ein Hoch unseren Schnapsausgebern auf ihre Mückengehirne und unsere Elefantenlebern. Tanzorchester im Fall, keiner kann uns stoppen. Kampftrinker, Rock'n'Roll, saufen, winken, kloppen. Kein Blatt bewegt sich und durch Amerikanische wieder umher, fern im Norden, raus das Meer. Du mein Ostpreußen, Ostpreußen, Bernsteinsland, mein Heimatland, Ostpreußen, Ostpreußen, Bernsteinsland, mein Heimatland. Wenn der Großvater erzählt, wie es früher war,